Ich steh über den Dingen, denn was sollte es mir bringen, mein scheinbar übles Befinden für andere toll zu finden, klar ihr wollt zu klingen, als wär alles super lässig, empfind das nur als stressig, werd dann nur belästigt von viel zu vielen Idioten, die denkt sie wären der Held, bekämen so viel geboten, Status, Macht und Geld, wer nur lacht und bellt, hat deines nicht verstanden, die vielen Abgesandten werden deine Bekannten, bis sie alles verbrannten, was du zu bieten hattest, sie saugen dich aus, bis du in der Tiefe landest, bei all den Nieten strandest, die ehrlich dachten wie du, sie wären schlauer wie der Rest, also bitte sie zu, dass du den Schauer durchnässt, aber wenig gestresst, den anderen Bauern hinterlässt, von der Predigt verletzt, aber statt ledig vernetzt, gehst du jetzt deinen Weg, denkst dir fuck the rest, das ist mein Pflegmann, das ich pfleg. Ich bin zu alt für dumpfes Rumgelaber, zu alt für ein stumpfes dummes Aber, ich bin zu alt, um mich anzulügen, zu alt, um nur der Meute zu genügen. Ich bin völlig uncool und bei Gott oldschool, bin weder metrosexuell noch on top noch schwul. Ich bin nicht kein Modul der Musikindustrie. Du willst anders sein, die entfliehen, doch das wirst du nie. Komm einfach heim, leb wie du und nicht wie die. Wenn sie dann schreien und du merkst, du bist nicht wie sie, kannst du dem Beef entfliehen, in Ruhe nichts verdienen. Denn den Run nach Geld kann man sich nicht entziehen. Ist man erst in Berlin, will keinem mehr gefallen müssen, will mir das aberziehen, weil sie von den Fallen wissen, sie sind alle altglatt. Zur Politik hab ich satt, sie labern den Zahl platt und landen immer beim Patt. Was der eine nicht hat, bekommt der andere zugeschoben. Auf der Suche nach Macht wird betrogen und gelogen. Sie gehören verboten und ich sage es jetzt laut: Fuck the system, es gehört neu aufgebaut. Ich bin zu alt für dumpfes Rumgelaber, zu alt für ein stumpfes dummes Aber, ich bin zu alt, um mich anzulügen, zu alt, um nur der Meute zu genügen. Ich bin zu alt für dumpfes Rumgelaber, zu alt für ein stumpfes dummes Aber, ich bin zu alt, um mich anzulügen, zu alt, um nur der Meute zu genügen. Das ist meine, deine, unsere Welt. Und bitte frag mich nicht, ob sie mir so gefällt. Nur die Kunst erhält ein paar kleine, schöne Ecken. Der Dunst verbrennt viele, um die Größe zu entdecken. Das Getöse und Verdreck nimmt immer weiter zu. Das Böse kommt mit Schrecken, jeder sieht leider zu. Wen beneidest du und macht es dich glücklich? Wofür fightest du? Dein Ehrgeiz erdrückt mich. Ich will ein Stück Licht ohne Radikalisten, weder dumme Anarchisten noch Kapitalisten. Auch die Salafisten sind nicht besser oder schlimmer wie krasse Christen, denn radikal sind sie immer. Denn die Kirche macht dümmer, es macht Instrument. Die katholischen Stümper vergeuden da ihr Talent. Statt den Glauben zu lehren, den Staub rauszukehren, bürden sie uns Regeln auf, die das Leben nur erschweren. Bist du zu alt für dumpfes Rumgelaber? Zu alt für ein stumpfes dummes Aber? Bist du zu alt, um dich anzulügen? Zu alt, um nur den anderen zu genügen? Bist du zu alt für dumpfes Rumgelaber? Zu alt für ein stumpfes dummes Aber? Bist du zu alt, um dich anzulügen? Zu alt, um nur den anderen zu genügen? Bist du zu alt? Zu alt? Bist du zu alt? Zu alt? Bist du zu alt?